Also nicht nur, dass wir unsere heutigen Behörden damit kritisieren. Es muss wohl tatsächlich zu Römers Zeiten ein echter Verwaltungsapparat gewesen sein, der wirklich problematisch war. Bürokratie hat Rom mit vernichtet. Herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Ausgabe von Muss man sehen, der Podcast von Filmliebhabern für FilmliebhaberInnen. Korrekt gegendert, Moment. FilmliebhaberInnen sind, nein, wir sind ziemlich Filmliebhaber, wir sind ziemlich cis, männlich. Hetero. Ja. End-30er Männer, die über Filme reden, verdammt. Trifft so ziemlich jedes Podcast-Klischee, würde ich sagen. Furchtbar. Aber wir reden über Filme mit einem Twist. Gibt es jede Woche von einem von uns beiden für den anderen eine Hausaufgabe. Ja. Ein Film, den sich dieser dann anschauen muss und dann diskutieren wir darüber und im besten Fall einen Film, den diese Person noch nicht kannte oder einen Film, der den Horizont dieser Person erweitert. Ja, und ich hoffe, dass ich... Nein, um Gottes Willen. Ich habe keinen Film ausgewählt, der deinen Horizont erweitern wird, sobald du den Film kennst und weiß nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Also manchmal ist es ja auch ganz gut, so altes Filmwissen aufzufrischen. Und zumindest so viel sei schon verraten. Der Film, den Johannes mir diese Woche aufgegeben hat, den kannte ich, aber den habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Da ist doch schon mal was. Auch aus deinem Gesicht ist nicht mehr zu lesen, ob der jetzt gut war oder nicht. Vielleicht stelle ich einfach den Film mal kurz vor und dann gucken wir mal. Okay. Asterix erobert Rom. Der dritte Film der Asterix-Zeichentrickreihe basiert im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht auf einem bereits existierenden Comic. Die Story wurde original für den Film geschrieben. So bedient er sich der Sage des Herakles und der 12 Aufgaben, die er absolvieren muss. Cäsar erlegt unseren Helden 12 Aufgaben auf, die klären sollen, ob es sich bei den übermenschlich starken Galliern um Götter handelt. Alles mit dem Asterix-typischen Humor, den man als Kind nur so halb verstanden hat. Dieser Film ist wieder eine heilige Kuh meiner Kindheit, die ich Plor zur Schlachtung vorwerfe. Wobei ich dieses Mal doch recht sicher bin, dass der Film bei dir, Plor, auf wohlwollende Augen trifft. Oder? Nein, doch. Der Film ist doch recht sicher und positiv im kulturhistorischen Kanon verankert. Obwohl, das hat dich ja auch nie abgehalten, einen allgemein geliebten Film zu zerreißen. Ich weiß es nicht. Okay, lass es mich kurz überlegen, ob der Film plottauglich ist oder nicht. Der Film hat keine japanischen Untertitel. Minuspunkt, okay. Es gibt keine 10-minütige Plansequenz, in der gefühlt nichts passiert. Auch Minuspunkt. Der Film ist für deine Verhältnisse doch recht geradlinig und leicht zu verstehen. Okay, es gibt keinen Gore, keine prätentiösen Wackelkamera, keine russischen Gedichtrezitationen. Dem Film fehlt wirklich alles Plottypische. Nicht mal so richtig absurd. Obwohl, Moment, absurd ist ja schon streckenweise. Sogar sehr absurd. Und nein, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ist er schon auch was für dich. Er referiert auf griechische Mythologie. Er kommt aus Frankreich, dem Land der Nouvelle Vague. Und basiert auf einer quasi literarischen Vorlage. Okay, Plor, jetzt sag auch mal was. Ist Asterix ein Plor-Film oder nicht? Wow, so hast du dich noch nie durch einen Einleitungstext geschwitzt. Also Kudos auf jeden Fall schon mal für diese einleitenden Worte. Ich frage mich gerade, ob du das alles geskriptet hast oder ob du angefangen hast, mittendrin frei zu improvisieren und dich zu verlieren. Ich habe Sachen ausgelassen. Ja, Asterix erobert Rom. Plor, ist das ein Film, den du als Kind rezipiert hast, mochtest und den du immer noch magst aus Nostalgiegründen? Oder ist es ein Film, der, wo du sagst, naja, habe ich nichts viel mit zu tun? Natürlich habe ich ihn als Kind geguckt und ich habe ihn als Kind geliebt. Ich habe als Kind alle Asterix-Filme geliebt. Ja. Und ich habe dann, als ich älter war, nochmal so nach und nach irgendwie, glaube ich, eher so... Wie das halt so ist, man ist bei den Eltern an Weihnachten mittags und hat keinen Computer dabei und haut sich vor den Fernseher und dann läuft natürlich auf Sat.1 die Wiederholung von Asterix-Filmen und dann guckt man die nochmal teilweise. Und das habe ich mit allen Asterix-Filmen, glaube ich, gemacht, weil ich kenne die Asterix-Filme alle ziemlich gut noch. Okay. Also du bist ein Mensch auf diesem Planeten. Zumindest in diesem Land oder in Frankreich. Ja, gut, okay. In Amerika wird Asterix ja nicht wirklich groß rezipiert. Ja, ja. Und viele Asterix-Filme, die haben beim Rewatch an Glanz eingebüßt. Also gerade der erste und der zweite Asterix-Film, Asterix der Gallier und Asterix und Kleopatra, haben bei meinen letzten Rewatchs habe ich gedacht, oh, das fand ich unterhaltsam. Okay. Jetzt endlich die Spannung zu nehmen. Asterix erobert Rom ist tatsächlich der erste Film aus der Asterix-Filmreihe, wo ich denke, der funktioniert heute noch. Yeah! Schön. Und auch der Start von der für mich besten Zeit der Asterix-Filme. Ah, schön. Es geht nicht um die Comics, sondern um die Filme. Ja, ja. Die aber auch tatsächlich relativ kurz ist. Also es gibt dann vier wirklich gute Asterix-Filme. Das ist Erobert Rom, danach kam Sieg über Cäsar, dann bei den Briten und dann Operation Hinkelstein. Und ich finde, das sind wirklich gute Asterix-Filme. Während ich die ersten beiden so einsortiere, mit Nostalgiebrille kann man die noch gucken, aber man sieht auch sehr viel, was da nicht so geil ist, was teilweise wirklich problematisch ist. Ja, genau. Auch in diesem Film so ein bisschen. In diesem Film auch, aber nicht ganz so schlimm, weil zum Beispiel die Piraten nicht vorkommen. Oh, die Piraten sind ganz schlimm. Eine Galeere. Ja, oh Gott. Ja. Und danach fangen aber schon die Filme an, wo sie versucht haben, so ein bisschen diesen Zauber von Disney mit reinzubringen und alles ein bisschen pompöser und monumentaler zu machen und mit CGI gearbeitet haben, also Asterix in Amerika. Ja. Und dann hört es auch tatsächlich schon auf, dann gibt es Filme, die ich nicht gesehen habe. Asterix in Amerika ist ja eigentlich der letzte große Asterix-Zeichentrickfilm. Stimmt. Den fand ich eher so meh. Aber da fehlt natürlich auch die Nostalgie. Asterix erobert Rom ist ein sehr guter Film. Der macht auch heute noch Spaß. Sehr gut. Macht's aber auch relativ leicht Spaß zu machen, weil er halt radikal Episodenfilm ist. Also viel radikaler kann man nicht einen Film episodisch aufteilen. Da gibt's keine Handlung, keine großen Herleitungen, keine große narrative Entwicklung, sondern das ist einfach Prüfung an Prüfung an Prüfung an Prüfung. Und manche von diesen Prüfungen sind eher so meh, weil es nichts anderes ist als, gut, er benutzt seinen Zaubertanken, ist deswegen super stark, super schnell und besiegt die Gegner. Andere Prüfungen sind natürlich fantastisch und vollkommen zu Recht mimetisch geworden, ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt, wo sie für immer bleiben sollten und wahrscheinlich auch für immer bleiben werden. Ja, hoffentlich. Und oh Gott. Jeder, selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, wissen kennen mit das. Passierschein A38 was anzufangen. Ja, ja, unglaublich. Und das ist auch eine große Leistung von diesem Film. Ja. Und das macht er auch wirklich gut. Ja. Ich muss auch sagen, dass dieser Film von all den Verfilmungen, die es gibt, einfach mein liebster ist. Die danach sind streckenweise, es gibt noch, ich glaube, die zwei danach sind noch ganz cool. Und dann finde ich, die Realverfilmung kannst du sowieso in die Tonne kloppen. Hast du mal einen Realfilm gesehen davon? Ja, Gérard Depardieu, den ersten. Da habe ich dann gedacht, nie wieder, gucke ich nie wieder, keine Chance. Mein Sohn wollte vor kurzem unbedingt Asterix den Realfilm gucken. Oh. Mission Kleopatra aus dem Jahr 2002. Okay, und? Es ist wirklich schlecht. Ja. Ich bin nach einem gewissen Punkt aus dem Raum rausgegangen, weil und ich bin niemand, der sagt, oh, ein Reboot macht mir meine Kindheit kaputt. Mm. Aber da war es kurz davor. Und meinetwegen können sie so viele Remakes machen, die alten Filme werden davon nicht angetastet. Aber dieser Film war so schlecht, dass er den alten Film angetastet hat. Ach du Scheiße. Und das ist auch noch einen von den Filmen, die ich nicht zu den stärksten Asterix-Filmen zählen würde. Okay. Also, was ich gesehen habe von den Realfilmen mit Gérard Depardieu als Obelix und bei den ersten beiden Christian Clavier als Asterix, ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja, furchtbar. Reden wir nicht darüber. Okay, gut. Reden wir lieber über diesen Film und über die Comics, beziehungsweise in dem Fall gibt es ja keinen Comic, beziehungsweise gab es danach einen eine Comicreihe. Aber der wiederum nicht von Albert gemacht wurde, sondern von seinem Bruder gezeichnet wurde, ne? Es war der letzte Film von René Goscinny, der ist 1977 gestorben, ne? 77 schon? Ja. Ich habe ihn ein bisschen später einsortiert. Oh nein. Traurig. Und es war das letzte große Asterix-Projekt eigentlich von den beiden dadurch auch. Weil der Film ist aus dem Jahr 1976, ein Jahr vom Tod von René Goscinny. Ja. Und es ist ganz spannend. Was denkst du denn, warum haben sie sich entschieden, einen Film zu machen, der nicht auf dem Comic basiert? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sie gemerkt haben, dass das Ganze ein Eigenleben entwickelt. Dass die Filme einfach ein eigenes Universum aufmachen irgendwie. Und das tut der Film an sich ja auch. Ja. Weil der Film auch ganz anders endet. Der endet ja damit, dass geschichtsrevisionistisch einfach Cäsar einmal absetzt und so. Der Film hat tatsächlich Potenzial, eigentlich der letzte Asterix-Film zu sein. Genau, ja. Ich wusste bis zur Recherche zu dieser Episode, wusste ich nicht, wie die Reihenfolge der Asterix-Filme ist. Und ich habe diesen Film auch immer etwas später einsortiert als die anderen Filme, ja, weil er so was Finales hat. Weil die Gallier besiegen Rom, Cäsar geht in den Ruhestand, ja, und die Gallier sind die neuen Herrscher über das Römische Reich. Ende der Geschichte. Wir haben hier ein alternatives Universum entworfen. Genau. Erstaunlicherweise ist es dann vollkommen egal bei den folgenden Filmen und auch bei den folgenden Comics. Da wird einfach gesagt, wir gehen wieder auf den Punkt Null zurück. Genau, ja. Und lustigerweise heißt ja der Film, der danach kam, Asterix Sieg über Cäsar, was dazu führt, dass ich die beiden Filme auch immer verwechselt habe, immer durcheinander gebracht. Also nur die Titel. Ja, natürlich. Weil der endet ja auch damit, dass sie Cäsar besiegen, allerdings in ein bisschen eine andere Weise. Mhm. Und dann Cäsar ihnen, weil er gesehen hat, dass sie so stark sind, sagt, okay, ihr dürft ab sofort in eurem gallischen Dorf leben und werdet von uns nicht mehr belästigt. Mhm. Also er macht nochmal seine eigene Geschichtsschreibung. Genau. Ja. Und dann wird wieder auf Null gedreht. Im darauffolgenden Film sind wir wieder an dem Punkt, wo die Römer halt versuchen, das gallische Dorf doch irgendwie einzunehmen, ja, und alles ist wieder beim Alten. Was mich so gar nicht stört, weil die Comics vorher so eine Grundlage gelegt haben, dass es mir scheißegal ist. Ja. Weil ich immer, also ich bin so dran gewöhnt, beim Comiclesen, also ich habe die verschlungen als Kind. Mein Stiefvater hatte damals in die Familie quasi mit reingebracht einen Riesenstapel Asterix-Comics. Und das war so großartig, ich habe es geliebt. Und die Grundlage ist einfach so felsenfest gewesen dadurch, dass die Filme auch nichts antasten konnten oder irgendwas. Ich war sofort, natürlich ist man sofort drin in der Grundvoraussetzung, es gibt dieses kleine gallische Dorf und es gibt die Römer drumherum. So. Man kann es immer austauschen. Ne? Das ist das Tolle an diesem episodischen Erzählen, dass jede Geschichte für sich stehen kann. Man weiß einfach, das Setup ist ganz klar gesetzt. Du hast das Dorf, die letzten Widerständler gegen die Römer. Es ist auch vollkommen egal, in welcher Zeit wir sind. Ja. Und das wird natürlich dadurch verstärkt, dass die Asterix-Comics noch nie historisch komplett korrekt waren. Mhm. Sie zeigen in ganz vielen historischen Details wirklich Liebe zum Detail. Ja. Und man merkt, die beiden Macher Odesso und Goscinny haben sich wirklich darum gekümmert, Sachen einzubauen, die Wissen über die damalige Zeit entwickeln. Also wir haben alle unsere ersten Lateinworte durch Asterix gelernt. Natürlich. Alle jagt hier sund. Und gleichzeitig wird aber trotzdem wird wild durch die Geschichte gewütet und es werden ganz viele Sachen erzählt, die ganz anders waren. Unabhängig davon, dass es kein kleines gallisches Dorf gab, das sich den Römern widersetzt hat, werden ja auch einfach Sachen gezeigt, die 400 Jahre später waren. Den Galliern werden Eigenschaften zugeschrieben, die eher die Germanen hatten und so weiter. Es ist vollkommen egal. Es ist ein eigenes, fiktives Universum. Und wir wissen, wie es funktioniert und wir können uns jederzeit auf den Punkt Null einlassen, wo die Geschichte startet. Ja, und es ist auch tatsächlich, es ist egal, ob das jetzt irgendwie von den Zeiten her durcheinander geworfen ist und ob das von den Völkern her durcheinander geworfen ist, weil das so weit hinter irgendwo in der Vergangenheit liegt, dass du im Grunde froh bist über jede kleine Anspielung, die du verstehst, wo du dann sagen kannst, guck mal, das habe ich verstanden, wo jeder nochmal kommentieren muss. Übrigens, das heißt auf Latein das und das. Und dann irgendwelche Wanker sich die Latein-Übersetzungen geholt haben von den Comics und dann sagen sie können, ich habe ihn auf Latein gelesen und ich habe alles verstanden, weil ich in den anderen nachgeschaut habe, was es eigentlich heißt. Es gab die Comics ja nicht nur auf Latein, sondern auch auf Schwäbisch, Sächsisch, Saarländisch. Irgendwie musste jeder Dialekt musste irgendwann mal herhalten für einen Asterix-Comic. Und die haben die Verfilmungen auch in verschiedenen Dialekten nochmal. Also nicht alle in allen Dialekten, aber jeder Film wurde, glaube ich, in einen deutschen Dialekt nochmal übersetzt. Ja. Und dieser Film im Bayerischen. Oh mein Gott, hast du reingeschaut? Ich habe nicht reingeschaut, nein. Aber ich weiß, dass es das als Bayerisch gab. Und da haben sie auch verschiedene Übersetzungen, die hier anders sind, nochmal gerade gerückt. Aha. Wir haben zum Beispiel, also jetzt nur ein Beispiel zu nennen, die haben ja diese Bestie in dieser Höhle. Das ist eine der Aufgaben. Und am Ende, also ich finde die U-Bahn großartig, die da auftaucht, was eine ganz großartige, absurde Sache ist. Aber am Ende wird die Bestie, die ja die eigentliche Aufgabe ist, gar nicht gezeigt. Ja. Und dann tauchen sie in dem Dorf auf, wo sie später dieses Haus das Verrückte macht. Und der Übergang, du weißt in der deutschen Übersetzung überhaupt nicht, was da passiert ist. Ja. Weil die Bestie ist einfach irgendwie überwunden und die kommen da raus. Und im Original gibt es eine Anspielung darauf, dass Obelix die einfach mal gegessen hat. Das ist so großartig. Im Deutschen sagt ja sowas wie, wie war die Bestie? Und Obelix sagt, na, war nicht so besonders. Nicht so besonders und bestellt dann einen Schnaps oder sowas. Und im Französischen sagt er, bon. Lecker. War lecker. Und im Bayerischen sagt er dann eben auch irgendwie sowas wie, ja, war ganz gut und bestellt dann ein verdauungsförderndes Getränk. Ah, sehr schön. Ja. Wollen wir die, also dieser Film eignet sich eigentlich dazu, dass man durch die ganzen Aufgaben einmal so ein bisschen durchgeht. Einmal, also um ganz kurz das Setup klar zu machen. Cäsar ist total genervt von den Galliern, die sich immer und immer und immer wieder widersetzen. Überraschung. Und er will ein für alle Mal aufräumen damit. Und er sagt, okay, wenn sie beweisen können, dass sie Götter sind, dann werde ich mich vor ihnen beugen. Dann haben sie es verdient, Herrscher über die Welt zu sein, was auch total absurd ist, weil die Gallier wollen ja eigentlich, die sind so stark, aber sie wollen ja keine Expansion machen. Sie wollen nicht mal Gallien befreien. Ja, ja. Die wollen den Status quo ja eigentlich. Die wollen in ihrem Dorf leben. Genau. Und da ihre Ruhe haben. Obwohl sie diesen Zaubertrank haben, obwohl sie so stark sind, gibt es keine Bestrebung von ihnen, große Politik zu machen und den Rest Galliens zu befreien. Das naja, ist süß. Egal. Der einzige süße Moment ist, dass der Häuptling dann auf seinem Schild steht und Cäsar spielt und sich so einen Kranz umlegt und dann kommt Miraculix natürlich und sagt, ihr glaubt doch nicht, dass ihr wirklich Herrscher von Rom werdet. Übrigens, wenn wir bei Anachronismen sind, der Majestix, der auf dem Schild getragen wird, 400 Jahre später, nicht die Franzosen, nicht die Gallier, sondern die Germanen. Ah, okay. So, ja. Okay. Ja, genau, aber auf jeden Fall sagt Cäsar, wenn sie beweisen, dass sie Götter sind und dann müssen sie halt diese 12 Aufgaben lösen, weil Herakles, nicht griechische Mythologie, römische Mythologie, aber sie sagen Herakles, ne? Ja, das ist krass, eigentlich müsste es doch Herkules dann sein. Eigentlich müsste es Herkules sein, aber sie, vielleicht interessanterweise, weil eigentlich ist Herkules der berühmtere Name sogar. Also bei vielen Göttern kennt man ja eher den griechischen Namen oder den römischen. Immer unterschiedlich. Also zum Beispiel Dionysos, wahrscheinlich kennen die Leute eher Bacchus. Nee, Dionysos würde ich sagen. Dionysos ist vielleicht auch eine Frage des kulturellen Backgrounds. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich bin tatsächlich auch eher in den griechischen Namen bewandert. Ich muss immer nachgucken, beziehungsweise ich gucke mir dann einmal so die Planeten an, überlege, Jupiter ist der große Planet, stimmt, das war der große Gott. Okay, vielleicht gibt es eine Ost-West-Trennung. Das müsste man mal in einer Umfrage machen. Sein. Wer ist der Gott des Krieges? Welcher Name fällt dir als erstes ein? Okay. Moment, nein. Mars. Ist er bei den Römern. Jetzt muss ich überlegen, wer bei den Griechen heißt. Wie heißt er? Verdammt, eigentlich wollte ich einen Punkt machen, dass ich mich eher in der griechischen Mythologie auskenne. Jetzt fällt mir der griechische Gott des Krieges nicht ein. Bist du schneller mit Google? Herzlich willkommen beim Muss man sehen, Podcast, wo live gegoogelt wird nach Ares. Ares ist der griechische Gott des Krieges. Okay. Und sie sollen diese 12 Aufgaben machen wie Herakles. Und Cäsar geht natürlich davon aus, dass sie das nicht schaffen. Ja. Und er hat sich 12 wirklich schwere Aufgaben. Es ist erschreckend, wie einfach die Aufgaben teilweise sind. Er hat sich 12 Aufgaben überlegt und da steigen wir jetzt ein. Johannes, Aufgabe Nummer 1. Aufgabe Nummer 1 ist, darüber hinwegzukommen, dass die Stimme von Obelix Benjamin Blümchen ist. Nein, okay. Ich war Gott sei Dank nie so ein großer Benjamin Blümchen-Hörer, deswegen denke ich eher, oh mein Gott, Benjamin Blümchen hat die Stimme von Obelix, wenn ich ihn mal höre. So rum? Bei mir ist es andersrum. Ah, okay. Ja, und welchen komischen Akzent Cäsar hat. Es ist, hast du mal Cäsar zugehört? Götter. Stimmt, ja. Wir reden hier übrigens gegen unsere Gewohnheit nicht über die Originalversion, sondern über die deutsche Synchronisation, weil ich glaube, das ist einfach für uns, da müssen wir einfach mal patriotisch sein und sagen, das ist die richtige Asterix-Version. Ja, Sozialisierung und so. Ich will das auch gar nicht hören auf Französisch. Nein. Also, folgendes. Erster ist ein Wettlauf mit dem Sprinter Merinos aus Marathon. Lame. Ja, es ist relativ lame. Es ist Asterix trinkt seinen Zaubertrank und ist deswegen schneller. Genau. Das Schöne an dieser Episode ist, dass wir Gaius Pupus kennenlernen. Gaius Pupus ist der beste Charakter aus allen Asterix-Comics. Die Schlaftablette des Films. Der ist so cool. Allein wie er geht mit seinem Kopf gewackelt. Ja, genau. Und seine trockenen, nüchternen Kommentare. War schön, euch gekannt zu haben. Lebt wohl. Sterbt schön. Er ist fantastisch. Ich liebe ihn. Ich liebe alles an ihm. Das ist wirklich toll. Und auch wie er mit wenigen Blicken einfach so ein bisschen kommentiert, was da vor sich her passiert. Und er ist wirklich neutral. Er nimmt seine Aufgabe als neutraler Schiedsrichter für diese Aufgaben sehr ernst. Absolut ernst. Großartige, fantastische Figur. Aber warum pupst Gaius Pupus nicht einmal in diesem Film. Der Film hat so viele infantile Witze. Ja. Ich bin dankbar, dass sie auf den einen verzichtet haben. Aber dann muss er doch nicht Gaius Pupus heißen. Mann nur. Okay, also was wir an dieser Folge auch haben, in dieser ersten Sache, auch wenn sie lame ist an sich, lernen wir die Respektlosigkeit kennen, die Asterix allen Aufgaben gegenüber haben wird. Und Obelix auch. Also als Kind war Asterix ja immer mein Lieblingscharakter aus den Comics, wie bei vielen anderen Kindern. Ey, ich fand Obelix immer besser. Aber Asterix ist ein ziemlich arrogantes Arschloch. Aber wirklich? Aber das ist das Vergnügen, was sich den ganzen Film durchzieht, dass die beiden immer sehr respektlose Kommentare geben. Definitiv. Die Aufgaben sind für sie eigentlich keine Herausforderung. Ja, das machen genau. sie auch jederzeit klar. Und es gibt ja auch wirklich nur wenige Aufgaben, wo sie mal an ihr Limit gebracht werden. Und diese Momente lassen sich an einer Hand abzählen. Also die erste Aufgabe setzt insofern schon so ein bisschen den Standard, dass alles sehr lighthearted ist. Ja. Und wir haben nie das Gefühl, dass die Mission wirklich bedroht wäre. Ja, genau. Das ist das, was spätere Asterix-Filme auch besser machen, dass ein bisschen mehr, dass die Stakes so ein bisschen höher sind, dass du das Gefühl hast, es ist ein bisschen mehr Bedrohung da und dann haben sie mal den Zaubertrank verloren und Obelix hat sich in Rom verirrt und Asterix kann nicht kämpfen, weil er keinen Zaubertrank hat und da muss Idefix zur Rettung eilen. Solche Momente gibt es in diesem Film nicht, sondern wir wissen von Anfang bis Ende, die Gallier schaffen das und wir haben Spaß daran zu sehen, wie sie das schaffen. Ja, ja, ja. Was auch schön ist, dass in dieser Episode auch so ein kleines bisschen angedeutet wird, wie frei der Film mit dem Medium umgeht, wie die Oberfläche dann wie so ein Spiegel zerbricht und wie sich der Typ in so ein raketenartiges Ding verwandelt und so weiter. Das ist schon schön. Der Film hat wirklich, wirklich schöne Metaebene. Ja. Ganz oft genau das Bild, das beim Lauf zerspringt. Großartig. Ja, genau. Also solche Sachen kommen dann später, da werden wir bestimmt dazu kommen, was für Freiheiten sich dieser Film nimmt, was die Zeichentrickwelt betrifft. Aber die Aufgabe an und für sich ist halt insofern lame, dass es nicht viel zu erzählen gibt. Also es gibt diesen super Renner, der auch wirklich schnell rennt. Ja. Aber Asterix dopt halt. Mhm. Genau. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Asterix gewinnt nur durch Doping. Ja, was er vorher schon sagt. Ja, also vielleicht hätten sie die Regeln ein bisschen fester zurren sollen und sagen sollen, Doping ist verboten. Dann wäre das was ganz anderes geworden. Und deswegen ist er einfach schneller als dieser Typ. Ja. Aber zumindest für eine Sache ist gut, diese Szene untermalt sehr schön den Zeichenstil, den wir hier haben. Ja. Und das ist Mitte 70er Jahre Glanz. Ja. Und zwar Glanz im Sinne von Rough. Mhm. Kopiertechnik. Die Kopiertechnik, die wir schon mal hatten, ne? Die mit 101 Dalmatiner sich irgendwie in die Welt hineingebracht hat. Das, was wir aus dem Silver Age des Disney-Films kennen, genau. Aus 101 Dalmatiner, wo das zum ersten Mal eingesetzt wurde im Jahr 1961. Und diese Kopiertechnik hat es ja uns Europäern mit niedrigerem Budget erst ermöglicht, solche Zeichentrickfilme zu machen. Ja, genau. Und die zeichnen sich vor allem dadurch aus, also für alle, die es nicht kennen, einmal kurz zusammengefasst, es war durch das Aufkommen von Kopierern, war es möglich, die Skizzen von den Zeichnern direkt auf die Folien zu kopieren, die dann auf die Hintergründe gelegt wurden. Ja. Und vorher gab es da einen zusätzlichen Arbeitsschritt, da gab es wirklich hauptsächlich Zeichnerinnen, die das abgezeichnet haben. Ja. Und man sieht den Unterschied, wenn man sich klassische Disney-Filme aus den 50er Jahren anguckt oder noch früher. Früher noch, ja. Sieht das alles sehr sauber aus, die Linienführung. Das liegt daran, dass zwischen der Skizze von dem Zeichner oder der Zeichnerin, dass dann eben noch jemand war, der das nochmal abgezeichnet hat. Mhm. Und bei den kopierten Filmen sehen wir viel mehr noch von der Skizze enthalten. Das heißt, wir sehen diese Bewegungslinien, wir sehen diese roughen, schwarzen, skizzenartigen Zeichnungen. Ja. Und das haben wir auch in diesem Film und es ist einfach ein Stil, den ich mag. Ja, das ist der Zeichentrickstil, mit dem ich groß geworden bin. Hm. Das hat dann irgendwann wieder aufgehört, als die Computertechnik dazu kam und sie alle Unreinheiten entfernen konnten. So die Renaissance des Disney-Films in den 90ern. Aber in dieser Zeit sehen Zeichentrickfilme oft so aus, dass wir harte Linien haben, dass wir Bewegungslinien haben. Hm. Und das ist schön. Das hat einen ganz eigenen Charme. Ja. Und gerade bei sowas wie einem Wettrennen, wo viel bewegt wird, wo die Beine sich drehen, macht es auch Spaß, dazu zu gucken. Absolut, genau. Also es ist ja eher der visuelle Effekt, der hier zum Tragen kommt und der auch den Stil festlegt für den Rest des Films. Und da kommt auch der Speerwurf, der ist auch Teil dieser Aufgabe, glaube ich. Die nächste Aufgabe ist der Speerwurf. Lame. Das ist nämlich genau dasselbe. Genau. Sie sollen gegen den Perser Kermes im Speerwurf gewinnen und Obelix ist halt als Kind in den Zaubertrank gefallen und kann den Speer dementsprechend weit werfen. Naja, Also das muss einmal abgearbeitet werden, ja, im Grunde, ne? Und das ist auch der Moment, in dem wir unseren rassistischen, exotistischen, ja, Moment haben, der zu, ja, jedem Asterix-Film dazugehört. In diesem, mhm, Fall trifft es die amerikanischen Natives, mhm, die Indianer, mhm, die hier, der Speerwerfer wirft den Speer bis nach Amerika, mhm, und die Indianer sehen das als Kriegsaufruf und, ja, mit allen Klischees, die dazugehören. Wollen wir dieses Wort vielleicht lassen? Ja, ja, genau. Genau, okay. Aber, Ureinwohner. Ja. Und ja, aber ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Das ist ein Cameo, ne, einer anderen Figur, Umpapa, die auch eine eigene Serie hat, glaube ich. Ja, genau. Aus 1951 wurde die geschaffen. Ich kenne die Serie nicht. Ich auch nicht, deswegen war ich jetzt auch nicht ganz sicher. Ich hatte das nur, so ein bisschen kam mir das bekannt vor, aber ich habe, glaube ich, das nie richtig gesehen. Dann kommen wir zu einem, den ich schon wieder schon ein bisschen großartiger finde. Ja. Der Judoka, der Teutone Bombastik. Wir haben unseren Deutschen, wir haben unser deutsches Klischee und es trifft so perfekt, weil, ja, ich weiß gar nicht, wie es in den 70ern waren, aber es gibt eine, es gab so einen Judo-Trend in Deutschland. Ja, und absolut. Kinder, die in den frühen 80ern geboren wurden, werden auch gehäuft in, zumindest irgendwann, mhm, mal im Judo-Verein gewesen sein. Ja. Ich hatte auch ein paar Judo-Stunden. Ich auch. Jeder, der in dieser Zeit geboren wurde, hatte irgendwann mal so ein, zwei Judo-Stunden. Es war ein totaler Trend, weil, ja, Judo war einfach mal die friedlichere Variante zum Karate. Ja. So ein bisschen. Ich glaube, die, ja, Eltern haben damals gedacht, naja, dann schlagen die Kinder sich wenigstens nicht, sondern, mhm, verknoten halt ihre Arme und Beine. Und unser Judoka muss deswegen natürlich ein Deutscher sein. Ja. Bombastik, der Teutone, der wirklich sehr witzig ist. Ja, ich finde es sehr schön, weil da das erste Mal klar wird, dass die nicht nur durch Kraft gewinnen werden, sondern eben auch durch Köpfchen und durch irgendwie so, ja, kleine Hintertüre, ja, die sie sich öffnen. Na, Obelix wird fertig gemacht von, ja, ihm. Der geht da hin, denkt so, ach, dieser Kleine, den mache ich locker fertig. Und dann wird er erstmal hin und her geschleudert. Ja. Und Asterix schafft es dann, zu überlisten, indem er sagt, hey, kannst du mir mal erklären, wie das geht? Worauf natürlich jeder Deutsche, der ein bisschen Judo gelernt hat, anspringt, weil er sagt, hey, ich kann dir doch ein paar Griffe beibringen. Ich Folgendes. Und ich habe ganz lange immer wieder auf dieses Klischee mich raufgesetzt, dass man viel Gegengewicht nutzen kann gegen den Gegner. So. Und ich habe es aber natürlich nie geschafft, weil ich viel zu klein gegen, ja, ich dachte immer, jetzt muss das doch aber gehen. Ich muss bei meinem Onkel ausprobieren, ob das klappt. Und natürlich klappt es nicht. Ist das einer der großen Judo-Mythen, die hier die debunked werden müssen? Wenn du schwach bist, dann hast du keine Chance gegen einen starken Gegner, auch nicht mit einer krassen Judo-Technik. Ja, aber die Botschaft dahinter ist schön. Mhm. Es ist mehr Technik als Kraft. Ja. Die Frage ist, wie viele arme Menschen haben in den 80ern aufs Maul gekriegt, weil, ja, sie gedacht haben, in einer Kneipenschlägerei mit Judo weiterzukommen. Ja. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Ja. Dann haben wir die Überfahrt zur Insel der Freude. Disney! Wir haben eine Disney-Musical-Sequenz. Fast. Fast. Sehr psychedelisch streckenweise, muss man mal sagen. Ja. Zumindest im Verhältnis zu dem, was man erwartet, was dann passiert. Ich mag ja diese mythologische Referenz. So, absolut. Um Sirenen. Die Sirenen, genau. Odysseus, der irgendwie verführt wird. Mhm. Und wenn man sich die klassischen griechischen Sagen anguckt, geht es da halt auch meistens um sexuelle Verführung. Ja, also 90% der griechischen Sagen drehen sich irgendwie um Sex. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass sie gelockt werden. Und ich mag auch, also die ist total albern, diese psychedelische Zeichentricksequenz, wo dann die, ja, Vögel singen. Und man hat das Gefühl, okay, hier wurde so ein bisschen auf Disney-Musik gemacht. Mhm. Aber irgendwie ist es süß, weil es sich auch einfach nicht ernst nimmt. Ne? Ja, es nimmt sich nicht. Es ist so nicht, albern nicht und so drüber. Ernst. Also es gibt so kleine Momente, wo ich denke, nicht falsch abbiegen jetzt bitte, nicht falsch abbiegen bitte. Aber irgendwie geht's immer noch. Ja, und die Sirenen bzw. Priesterinnen in diesem Film kriegen dann ja auch ihren feministischen Moment, wenn, ja, Obelix sein Wildschwein haben will. Und sie sagen, ey, wir sind doch hier nicht deine Bediensteten, sollen wir jetzt für dich putzen oder was? Das ist so eine kleine Anleihe, ganz kleiner ein Blick. Hauch von Feminismus. Ein Hauch von Feminismus. Ja, naja. Aber Obelix darf noch solche Sachen sagen wie, und wer bist du, mein Kind? Ja. Es ist schon so ein bisschen so. Ja, ja, ja. Aber Obelix ist so naiv und so asexuell. Also bei Asterix, ja, denke ich immer so. Das stimmt. Ja. Aber Obelix ist einfach, der will Wildschwein essen. Ja. Und ich habe als Kind gedacht, weil die natürlich dann sagen, wie jetzt Wildschwein? Du denkst nur an Wildschwein essen. Wir sind das hier Insel der Freude. Und ich denke, als Kind denke ich natürlich, Ja, na klar will der essen. Was denn sonst? Ja, was macht denn sonst Freude? Worauf spielt die denn jetzt an? Es ist so süß, die eigene Naivität rückblickend zu betrachten. Und diese Sequenz, finde ich, macht am ehesten noch klar, wie viel Visual Comedy in so einem Comic stecken kann. Das sind alle Prinzipien der Visual Comedy sind da irgendwie drin. Das ist unglaublich. Also Dinge verwandeln sich, Dinge sind größer oder kleiner, als man sie erwartet. Dinge oder Lebewesen machen unerwartete Geräusche oder sind in Tonlagen, die irgendwie nicht stimmen. Ja. So ein kleiner Vogel, der so einen tiefen Ton macht und solche Sachen. Das ist irgendwie echt cool, weil das so das alles aus dem Vollen schöpft nochmal, was so Visual Comedy betrifft. Diese Detailliebe dabei, ne? Dass man auch eben solchen, so einen Moment, der nur ein paar Sekunden im Film einnimmt, dass man dem auch nochmal einen gewissen Fokus gibt und einfach Freude macht dabei. Ja, genau. Und dann? Nummer 5. Geht es weiter. Bei Iris und Osiris. Wir haben hier den ersten wirklich mimetischen Moment des Films. Das hat sich so bei mir eingebrannt. Absolut, bei mir auch. Und der Typ ist auch noch Iris. Ein ägyptischer Zauberer, der Leute hypnotisiert und die dann glauben, dass sie eine Katze wären oder ein Vogel und dann auch in der Gegend rumfliegen als Vogel. Das ist sehr süß. Willst du als alter Showman was zum Thema Showhypnose sagen? Oh Gott, wollen wir diese Abzweigung nehmen? Ich weiß nicht. Na, jetzt, wo du es schon vorgeschlagen hast, musst du das wohl machen. Was hältst du denn von Showhypnose? Ja, Showhypnose. Das Ding ist, ich wurde vor ein paar Jahren mal, weil ich im Publikum saß, weil ich irgendwie einen Kollegen angucken wollte, glaube ich, von einem Showhypnotiseur auf die Bühne geholt. Mhm. Bei mir hat es null funktioniert und ich habe irgendwie versucht mitzuspielen, damit das irgendwie so. Und ich hatte auch keine schwierige Aufgabe. Ich musste nicht irgendwie jede gerade Zahl auslassen, sonst hätte ich vielleicht, keine Ahnung, das im Eifer des Geschäfts nicht geschafft. Ist das nicht bei 99% der Showhypnosen genau der Fall, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß es einfach nicht, weil es gibt ja diese Möglichkeit. Also Schockhypnose ist etwas, was existiert. Mhm. Das ist so. Und du kannst auch irgendwie suggestiv irgendwas herstellen. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was da alles, wo die Grenzen sind. Ja. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass Schockhypnose tatsächlich von vielen Therapeutinnen sehr kritisch gesehen wird, weil es eben Hypnose grundsätzlich die Gefahr birgt, dass sie Traumata hervorruft. Dass sie unschöne Folgen hat und dass das vielleicht nicht das Geilste ist, um Zuschauerbelustigung zu betreiben. Ja. Tja, müsste man sich nochmal jemanden einladen. Ich kenne noch jemanden. Jupp, müssten wir uns mal einladen. Der könnte was dazu erzählen. Hat der Schockhypnose gemacht? Nee, aber der hat sich jetzt mit hypnotischer Therapie beschäftigt. Ah, okay. Mhm. Der ist jetzt quasi unter die Psychologen gegangen. Also das Witzigste, was ich mal zum Thema Hypnose gesehen habe, war eine Reportage über einen Zahnarzt, der hypnotisiert. Mhm. Und da ist der Kameramann weggeklappt. Nein. Das war super witzig, Szene. Und das war also ganz offensichtlich, das war echt. Die haben halt gefilmt, wie ein Patient hypnotisiert wird. Ja. Und dann irgendwann mittendrin macht es wupp und das Bild kracht nach unten. Und dann sagt der Kommentator so ganz staubtrocken. Und in diesem Moment hat es unseren Kameramann erwischt. Und der musste dann erstmal in den Nebenraum gepackt werden. Geil. Und musste kurz betreut werden, weil der komplett weg war. Das ist geil. Okay. Man kann es sich gut vorstellen, weil da ist man ja auch so angespannt, wenn man durch die Linse guckt. Absolut. Und dann ist man auch wirklich auf den Hypnotiseur ausgerichtet. Mhm. Und krass. War voll drin. Wow. Okay, was ich aber großartig finde, ist wieder die Respektlosigkeit, mit der Asterix da sitzt und sagt, oh, was sind das für Scheinwerfer? Mit den Kuckuckchen kannst du nachts im Bett lesen. Und er besiegt ihn ziemlich schnell. Er muss nur so zwei, dreimal wieder irgendwie ein bisschen was sagen dazwischen. Ja. Und dann wird der Hypnotiseur komplett durcheinander und fängt an, auch aus den Ohren zu leuchten. Das ist so toll. Also, das ist visuell super umgesetzt. Es ist wirklich schön umgesetzt, ja. Wie er dann als Wildschwein rausgeht. Es ist wirklich schön. Das ist wirklich tatsächlich, wie du sagst, eine der mimetischen Sachen, die einfach wirklich im Kopf einmal eingebrannt sind und die man jederzeit rausholen kann und weiß. Ja. Alles. Dieses bei Iris und Osiris. Genau. Du bist ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Warum verwandeln sich die Hypnotisierten? Also er zumindest, warum, was passiert da? Also das macht keinen Sinn, oder? Nein, es macht sowieso keinen Sinn. Aber der Film geht ja mit sich selbst als Comic um, ne? Also er sagt ja auch am Ende, wir sind ein Comic, also was soll's. Genau. Wir können sowieso machen, was wir wollen. Ja. Aufgabe Nummer 6, Mahlzeit. Ja, das ist etwas, wo man einfach drauf einsteigen kann, Asterix und Obelix. Obelix ist sowieso immer am Fressen. Also warum sollte man nicht einfach so eine Aufgabe geben? Das ist so ein bisschen Okay, haken wir das ab. Ja, es ist ganz nett, dass wir diesen Zusammenschnitt haben, diesen Zeitraffer, wie der Koch immer wieder mit anderem Essen reinkommt und wirklich krasse Sachen, die Kamelhöcker. Mhm. Und es wird immer krasser und dann am Schluss sagt er, und dazu servieren wir Toast. Ja. Bringt seinen kleinen Teller mit Toast rein. Das ist sehr süß. Was ich ein bisschen zynisch finde, ist, dass er dann auch noch erzählt, hier, damit die Familie im Magen vereint ist, habe ich auch hier noch die Kinder oder so. Es ist so ein bisschen... Aber wie die Aufgabe gelöst wird, ist ziemlich lame. Obelix kann einfach alles essen und steht am Schluss da und sagt, warum lässt er mich mit der Vorspeise allein? Ja, aber dafür ist es natürlich gut gemacht. Also dafür, dass es etwas zum Abhaken ist, ist es schon süß. Und dann kommt die Höhle. Ja, und es ist cool, weil sie komplett mit dem Stil davor brechen und wirklich krasse Bilder haben. Als ob sie irgendwie einen anderen Künstler nochmal engagiert hätten, der da sich austoben darf. Es ist toll. Sie sind plötzlich im Zeichentrickfilm der 70er Jahre gelandet. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie diese U-Bahn einblenden. Also es ist ein bisschen zu früh, um zu sagen, das ist eine Ralph Bakshi-Referenz, weil der eher so ein bisschen später mit seinen urbanen Comics für Erwachsene gearbeitet hat. Ja. Aber es gab in Amerika ja diesen Comic und Visual Novel und auch Zeichentrickfilm-Stil, in dem erwachsene Themen erzählt wurden und urbane Themen. Ja. Und dann mit so einer gewissen Ästhetik, die ich hier auch wiederfinde, zumindest gefühlt. Aber wie gesagt, es war zu früh, weil Fritz the Cat zum Beispiel kam erst ein Jahr später raus. Hm. Überhaupt das Ansinnen, da mal zu brechen und was anderes zu machen und das zu... die kriegen am Anfang Eintrittskarten. Ich find's so schön. Und es ist ein Geisterbahntrip. Genau. Und die Geister sind toll animiert. Also absolut. Da haben sich die ZeichnerInnen wirklich Mühe gegeben und wirklich mal so ausgelassen, worauf sie Bock hatten. Ja, genau. Wir spielen ein bisschen mit Transparenz, lassen wir ein bisschen Geister durch die Luft fliegen, U-Bahn-Szene. Das ist so super. Und dann setzen wir den Cut im richtigen Moment, dass man nicht sieht, wie die Bestie aussieht. Und ich fand es tatsächlich als Kind gruselig. Das ist einer der Sachen, wo ich wirklich als Kind da gedacht habe, okay, muss ich mir jetzt nicht immer wieder angucken. Den Rest des Films schon, aber das könnten wir skippen. Okay, nee, ich glaube, ich war zu abgehärtet. Du hast ja Pepperhaus und so weiter im jüngsten Alter gesehen. Nee, weil ich den Film gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also könnte jederzeit gewesen sein. Wahrscheinlich war ich so 6, 7 Jahre alt. Hm. Ich weiß nicht, ob es den in der DDR, in welcher Form es den in der DDR gab. Hm. Ich habe keine Ahnung. Naja. So, und dann kommen wir in ein Dorf an, wo er dann mal ganz kurz in der deutschen Version halt nicht, aber sonst sagen würde, ja, war ganz lecker, die Bestie, wieder einen Verdauungsschnaps. Und dann geht's zum Herzstück des Films. Das Meme gewordene Haus, das Verrückte macht. Und es ist eine fantastische Szene. Es ist so fantastisch. Und es hat alles recht so berühmt geworden zu sein. Sie wollten nur den Passierschein A38 und sie werden durch den absoluten Behördenwahnsinn gejagt. Und es trifft, jedes Wort trifft. Es ist keine Zeile zu viel und kein Bild zu viel. Es ist einfach genau richtig. Und es ist voll mit Situationen, die man kennt. Jeder, der Papiere bei einer Behörde will, der irgendwas von irgendeiner Behörde will, hat irgendwas davon in irgendeiner Form schon mal erlebt. Ja. Vom Pförtner, der nicht weiß, wo es lang geht, von Räumen, die umgezogen sind, bis hin zu dem Extra-Formular, was man noch braucht, um dieses eine Formular beantragen zu können. Genau. Und dann die Treppen rauf, Treppen runter und alles. Es ist einfach so auf den Punkt. Ja. Und es ist, macht einfach Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß, dem zuzugucken. Und wie die Tür öffnen und der eine schaukelt da mit seiner... Das ist einfach der Wahnsinn. Reinhard May hat es auch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Ein Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Ja. Klassisches Stück von Reinhard May. Okay. Das passt für mich in diese Welt der Behördenkritik und dem Behördenwahnsinn. Dann kommen die da wieder raus und auch sehr schlau. Ich finde es sehr schön. Ja, sie schaffen es. Diesmal müssen sie wirklich mit Klugheit arbeiten. Und es ist auch das erste Mal, dass die Mission gefährdet ist, weil Obelix wirklich anfängt, am Rad zu drehen. Ja. Und zwar auch auf ganz großartige Weise. Wie, sowieso, wie die Verrückten dargestellt werden. Das verdient nochmal einen besonderen Fokus, wie sie irgendwie einfach ihre Sachen machen und mit Röten da rumlaufen. Obelix springt aus seiner Hose raus und die Hose bewegt sich von selbst neben ihm. Das ist wirklich sehr schön. Die ganze verrückte Bagage von die Mitarbeiter des Hauses, die dann am Ende total verrückt spielen, weil A39 aus dem Rundschreiben, was auch immer. B65. Es ist so eine schöne Erfindung. Ich finde es toll. Ja. Es ist eine gute Lösung. Die Frage ist nur, warum existiert dieses Haus überhaupt? Ist das nur dafür da, damit Leute Prüfungen machen? Weil der Vorsteher des Hauses wird ja nachher verrückt, nachdem er feststellt, dass er den Galliern das Formular gegeben hat. Ja. Das heißt, der Sinn des Hauses ist es offensichtlich, keine Formulare auszustellen. Ja. Und es macht ihn, lässt ihn verrückt werden, dass das doch passiert ist. Das heißt, dieses Haus hat offensichtlich nur die Funktion, ein Albtraum zu sein. Naja. Also Kafkaesk. Es ist ja nicht so weit weg von der Wahrheit. Und man muss dazu sagen, dass es gar nicht mal nur ein Anachronismus ist. Also nicht nur, dass wir unsere heutigen Behörden damit kritisieren. Es muss wohl tatsächlich zu Römers Zeiten ein echter Verwaltungsapparat gewesen sein, der wirklich problematisch war und der dem Ganzen auch so ein bisschen ein Bein gestellt hat und zu Fall gebracht hat am Ende. Ein Grund für das Scheitern Roms als Großreich ist, dass sie alles zu sehr geregelt haben. Bürokratie hat Rom mit vernichtet. Wahnsinn. Wollen wir an dieser Stelle, weil es passt, uns einfach um unsere Top 3 kümmern? Machen wir das mal, sonst schieben wir in letzter Zeit die Top 3 immer so ans Ende. Ja. Aber diesmal passt sie einfach so gut rein. Ja. Jingle. Unsere Top 3. Wir haben eine Top 3 und zwar habe ich gedacht, naja, Top 3 Comic ist Blödsinn, haben wir auch alles schon gehabt und so. Ich wünsche mir eine Top 3 Bürokratie. Bürokratiemomente in Filmen. Das kann einfach nur eine Szene sein, das kann auch ein ganzer Film sein, aber irgendwie so schöne Momente mit Bürokratie oder auch schlimme Momente mit Bürokratie. Wahrscheinlich eher schlimme. Sind dir denn genug Filme über den Weg gelaufen? Weil ich habe in der Recherche Schwierigkeiten gehabt. Ich fand es auch gar nicht so einfach. Aber es haben sich dann doch so ein paar Sachen rausgebildet, wo ich dachte, okay, das passt einfach. Aber ja, es war wirklich, es gibt nicht so viele leider. Also weil man müsste ja meinen, so den Irrsinn von Behörden, das ist und ein von leicht Bürokratie. Das ist ein Fressen für jeden. Also das ist doch sofort, das ist ganz easy, das macht man einfach. Ja. Aber leider ist das gar nicht so beliebt gewesen anscheinend. Du musst anfangen mit deinem Platz. Ich muss anfangen. Soll ich meine Honorable Mention bringen? Ja, gerne. Als Honorable Mention, weil es nicht so, ich muss es einfach nennen, Stromberg/The Office. Als Serien, die sich mit der Bürokratie im Privatwirtschaftlichen beschäftigen und die zeigen, wie die Menschen drauf sind, die diesen bürokratischen Wahnsinnsakte machen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal, ich bin fertig, ich habe es geschafft, in den letzten Monaten The Office zu gucken. Hast du das gemacht? Ich habe das gebingewatcht. Ich habe jetzt The Office US komplett fertig geguckt, alle 9 Staffeln. Krass, krass. Und ich glaube, jetzt ist meine Recherchearbeit abgeschlossen, um ein bold Statement zu bringen. Achtung, okay. Einen kontroversen Take auf dieses Universum. Mhm. Das deutsche Stromberg ist besser als The Office US. Habe ich schon früher gesagt. Ja. The Office US ist besser als The Office UK. Ja. Und dazu stehe ich. Und sollen Sie mich ruhig, die Ricky Gervais-Fans, sollen Sie mich jagen? Stromberg ist einfach am besten, weil es gelingt, das Menschliche aus dem amerikanischen Office mit dem zynisch-realistischen UK zu verbinden. Ja. Und weil einfach dieser Behördenwahnsinn am besten in das deutsche Setting passt. Das stimmt. Und Office UK ist am schlechtesten, weil es irgendwie noch so am unpoliertesten ist und weil es ihm nicht wirklich gelingt, aus dem Setup, was eigentlich ganz cool ist, und aus den guten Darstellern, die sind ja da, viel rauszuholen. Deswegen hat das Ding auch nur 2 Staffeln geschafft. Ja. Wenn ich das nochmal gucke, stelle ich auch fest, ich sehe, worauf sie hinaus wollten, aber dieser Charakter, den der Protagonist ist, dieser Chef, der ist irgendwie, dem fehlt sowohl das wirklich Fiese von Stromberg im Realistischen und dann gleichzeitig aber auch das Warmherzige von dem Steve Carell-Charakter aus Office US. Ja. Und deswegen, genau, das ist mein Statement. Und dafür dürft ihr mich gerne kreuzigen. Aber Stromberg ist das Beste und danach kommt Office US. Ja, ich bin da wohl auf deiner Linie. Obwohl US und Stromberg doch sehr nah aneinander dran sind, habe ich das Gefühl. Naja, also Stromberg ist halt einfach viel realistischer und The Office ist einfach Wohlfühlprogramm. Das ist so, das kann man weggucken, weil am Schluss haben sich doch alle lieb. Ja. Und es ist nie so wirklich bösartig, weder wie UK noch wie Stromberg. Und die Pranks sind alle irgendwie witziger. Und bei Stromberg zum Beispiel wird wirklich Mobbing thematisiert. Ja, da wird jemand böse gemobbt im Büro. Ja. Und bei The Office US sind es Pranks unter Freunden fast schon. Die werden zu Freunden, die werden zu Best Buddies. Und er ist dann später sogar der ihn den einen verarscht, ist die ganze Zeit, ist dann später sogar sein Trauzeuge und alle sind glücklich. Aber es macht trotzdem Spaß, das zu gucken, weil es einfach, weil es so seine eigene Art findet. Okay. Das war eine Honorable Mention. Das war eine Honorable Mention. Ich muss gleich weitermachen mit Platz 3. Und Platz 3 ist eine kurze Sequenz aus Per Anhalter durch die Galaxis, dem 2005er Film. Verdammt. Natürlich. Ich glaube, wir werden mehrere Paarungen haben. Ja. Ich glaube, mein Platz 2 ist dein Platz 1. Das ist so bitter. Die Vogonen, die Bürokraten des Universums, sie landen auf diesem Raumschiff der Vogonen. Und die Vogonen sind nicht nur Bürokraten, sondern auch schreckliche Dichter. Ja. So schrecklich, dass ihre schlechten Gedichte Menschen töten können. Es gibt dann so ein, ich weiß gar nicht, ob der im Film ist, im Comic gibt es, in der Romanvorlage gibt es dann diesen lustigen Nebensatz, dass sie nur die zweitschlechtesten sind und der schlechteste ist dann, und dann wird irgendjemand von der Erde genannt, irgendwie so. Ich glaube, den gibt es auch im Film, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall toll, Bürokraten im Weltall, ja. Monster. Ja, es ist sehr schön. Der ist bei mir in der Liste auch, aber vielleicht habe ich noch einen Ersatz. Mal gucken. Dann mache ich Platz 3, wa? Ja. Ich hätte dann Platz 3 einfach, sagen wir, Men in Black. Oh! Ja. Weil, also, da es nicht so wahnsinnig viele gibt und ich dachte, um der Diversität willen, mal so eine sehr Hollywood-lastige Sache zu nehmen. Ich fand den tatsächlich damals ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie ich die Fortsetzungen fand. Ich glaube, nicht so richtig geil, und den letzten habe ich auch nicht gesehen. Aber ich fand den ersten schon ziemlich innovativ, so von der Geschichte her. Du bist nicht so begeistert. Ich versuche gerade den Link zur Bürokratie zu setzen. Also achso, das ist eine einzige Behörde. Ja, das ist eine riesige Behörde. Und es gibt diese eine Szene, wo ganz, ganz viele verschiedene Aliens alle versuchen, irgendwelche Formulare zu bekommen und Antrag hier und Antrag da. Darf ich hier wohnen? Darf ich diesen Körper annehmen und so weiter? Das ist schon sehr, sehr Bürokratie. Man in Black ist für mich so vor allem so ein ultimativer 90er-Jahre-Blockbuster. In der Zeit, als es auch einfach nicht viele gute Blockbuster gab. Es gibt wirklich so eine Dürreperiode im Blockbuster-Kino in den 90ern zwischen Jurassic Park und Titanic. Da gibt es irgendwie so ein großes Loch, wo es keine guten Blockbuster gab. Man in Black ist so ein bisschen die rühmliche Ausnahme dabei. Ist auf jeden Fall ein guter Film. Ja, und wahrscheinlich passt der auch zu. Und er zeigt Bürokratie wirklich auch als spaßiges. Ja, na klar. Das sind coole Bürokraten, die alle Spaß an ihrem Job haben. Ja, aber auch die Absurdität wird thematisiert. Also es ist schon nicht immer leicht, durch den Wahnsinn zu kommen. Aber natürlich wird es leicht für sich erzählt. So, mein Platz 2, der dein Platz 1 ist. Ja. Tut mir leid. Brasil. Ja, genau. Brasil. Willst du wenigstens was dazu sagen? Mache ich dann. Okay, Dann sage ich einfach nur Brüssel von Terry Gilliam. Dann wäre mein Platz 2 Das Leben der Anderen. Ja, sehr gut. Das Leben der Anderen ist wirklich eine krasse Verfilmung eines Typen, der einfach in der DDR Leuten einfach, ne, Stasi, man muss Leute abhören und kommt halt in diese Geschichte und diese Lebensrealität der anderen hinein und hat immer mehr Schwierigkeiten, das wirklich zu machen und damit klarzukommen, dass er das macht. Mit Ulrich Mühe als einsamer Überwacher, der wirklich in ganz vielen Szenen einfach nur da sitzt, auf diesem Dachboden, in diesem engen Kabuff und zuhört, wie die anderen ihr Leben leben. Ja, was echt eine ganz krasse Kraft entwickelt. Ja, starker Film. Ja. Ja, angucken. Platz 1, der Klassiker unter den Behördenwahnsinnsgeschichten, Franz Kafka, verfilmt von Orson Welles, Der Prozess aus dem Jahr 1962, mit Anthony Perkins, der als Joseph K. versucht, seinen Tod, seine Verurteilung abzuwenden und sich dabei durch Behörden kämpft und einfach nicht weiterkommt und am Schluss hingerichtet wird. Ich habe den nicht gesehen, deswegen ist er nicht in meiner Liste, aber ich habe natürlich sofort dran gedacht, weil ich das Buch gelesen habe und dann, in mein Platz 1, Brasil. Ja, Brasil, natürlich. Die Behördenkritik schlechthin von Terry Gilliam. tödlicher Behördenwahnsinn. Ja, der einfach, du siehst einen ganz normalen Angestellten in der Behörde, der sein kleines Mini-Office da und direkt daneben, die teilen sich einen Tisch mit einer Wand getrennt und der eine zieht den Tisch noch ein bisschen rüber, was dem anderen den Tisch wegnimmt und dann ziehen die so hin und her. Und dann durch eine Fliege, die in eine Schreibmaschine oder in eine Maschine überhaupt reinkommt, entsteht ein Fehler im System. Ein kleiner Druckfehler im System, der dazu führt, dass Menschenleben in Gefahr sind von Leuten, die noch nie, also die sich nie was zu Schulden haben kommen lassen. Menschen werden getötet wegen dieser Fehler. Genau. Und das Krasse an Priscilla ist vor allem dieser Kontrast zwischen dem langweiligen und gleichzeitig tödlichen Behördenalltag und dann diesen krassen Traumsequenzen, in denen er sich bewegt, in denen er als großer Engel mit Schwert bewaffnet gegen das Böse kämpft. Ja, sein Sehnsuchtsort die ganze Zeit, weil er wirklich in diesem Scheißjob gefangen ist. Das ist krass. Und dann versucht er zu helfen, diesen Leuten, die durch diesen Druckfehler irgendwie in Gefahr geraten. Ja, und landet selbst in diesen in den Tretmühlen dieser Behörde. Ja, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer, auf jeden Fall einer der besten Filme überhaupt. Ja. Terry Gilliam in Hochform. So gut sollte er wahrscheinlich nie wieder sein, wie er in diesem Film war. Okay. So, das müsste ich mal überprüfen. Interessante These. Ja, mein Platz 1. Du hattest deinen Platz 1 jetzt auch schon? Ja. Der Prozess. Ja, der Prozess. Wow. Dann haben wir unsere Liste durch. Wir haben unsere jetzt Liste schon. Durch. Bei Minute 50 oder sowas. Dann müssen wir wieder zurück in den Film. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben vor uns. Wir haben noch 3, 4 Aufgaben haben wir noch. Ja. Yeah. Wo waren wir denn? Jetzt muss ich damit wieder hinscrollen, meine Notizen. Wir kommen wieder zu einer Aufgabe, die ich eher als lame bezeichnen würde. Und zwar die Überquerung eines Krokodilflusses auf einem unsichtbaren Seil. Es ist relativ lame, aber ich finde die Erfindung dieses unsichtbaren Seils schon irgendwie cool. Also ich habe das Gefühl, da hat irgendjemand gewürfelt. Da gab's so Würfel, auf denen nochmal so Möglichkeiten standen. Da stand unsichtbar und Seil. Es hätte genauso gut brennendes Haus sein können. Oder schwebender Stuhl. Und er hat halt einmal unsichtbar gewürfelt, einmal Seil gewürfelt, einmal Krokodile. Und dann haben sie das zusammengebaut und gesagt, okay, und wie lösen wir es jetzt? Ach, egal, die springen einfach runter ins Wasser und die Krokodile müssen halt an dem Seil hängen. Ja, aber es ist schon Slapstick Gold, muss man sagen. Wie die Krokodile da auf diesem schwingenden Seil hängen und die Musik, die Tanzmusik, die dazu gespielt wird. Das ist schon süß. Es ist schon schön. Aber so random. Ja, aber es ist sehr random, absolut. Also man hat das Gefühl, ihnen sind die Ideen ausgegangen. Gott sei Dank zeigen die Folgenden dann, dass sie doch noch ein paar Ideen hatten. Genau, weil das nämlich im Grunde nur die Butter zwischen den Sandwiches ist. Weil nämlich als nächstes wieder wirklich was Großartiges kommt. Ein Rätsel. Und es wird so groß aufgebaut, dieses große Rätsel des Ehrwürdigen des Gipfels. Es Olympia. Der Weichmacher der Götter. Und es hat wirklich alle Zutaten für so eine klassische, alberne 80er, 70er Jahre. Wir sind in den 70ern. Das stimmt, ja. TV-Werbung für Weichmacher, weil Asterix soll einfach nur raten. Und es kann doch keine schwere Aufgabe sein, weil in der Werbung ist das immer super leicht. Und für ihn ist ja auch leicht, weil das eine ist steinhart und das andere ist schön weich. Und natürlich geht es da mit den Autoren durch, die wollen einfach nur eine Persiflage unterbringen, das war's. Ja. Aber dann besteht, wenn man das realistisch betrachtet, die Aufgabe an sich natürlich im Erklimmen des Gipfels. Ja. Und dann die Aufgabe ist natürlich so ein kleiner Sidegag. Ja, wobei das Erklimmen des Gipfels ja auch einfach Asterix und Obelix klettern berghoch. Ja, genau. Aber dieser Gag ist wirklich toll. Und es wird auch zu den Göttern geschaltet. Wir sehen dann auch die Götter im Himmel, die auch einmal runtergucken und sich fragen, sind diese Gallier vielleicht doch Götter? Hm. Wer weiß, was machen wir jetzt mit denen? Und wir sehen einmal so dieses komplette römische Pantheon. Ja, ganz toll. Eine sehr schöne Szene. Und das Schöne ist, dass zu dieser Zeit ein recht ähnliches Design von Coral, eine deutsche Marke ist es eine deutsche Marke? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall in Deutschland weit verbreitet. Und das Design war relativ ähnlich. Und es gab damals auch von Coral eine Werbung mit Asterix und Obelix. Es gab da eine. Oh. Das heißt, es kann sein, dass es eine direkte Anspielung davor ist auf die eigene Geschichte mit Coral. Zu der Zeit direkt. Also auch, naja, genau. Also natürlich ein bisschen gemutmaßt, aber könnte es sein. Und was ich auch schön fand, war der Weg rauf zum Gipfel. Da gibt es eine kleine Sequenz, wo ein Adler kommt und die beiden angreift. Ja. Was eine Anspielung auf Prometheus sein dürfte, der da ja einmal Legende nach angefesselt wird und dann wird seine Leber oder was, ich weiß es nicht mehr genau. Rein werden von einem Adler oder von einem Geier, immer wieder gefressen, genau. Aber es wächst immer alles nach. Das heißt, er muss ewig da hängen. Ja. Boah, die Götter waren echt grausam, die Griechischen. Ja. War Prometheus, oder? Ach Gott. Ja, Prometheus war das zur Strafe, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat. Genau, das, ja. Genau. Ja. Und dann hätten wir die nächste lame Sache. Nummer 11. Ich finde die okay. Und zwar einfach, weil ich mag, wie Asterix nur seine Ruhe haben will. Und ich finde, also als Vater von einem Kind kann ich das gut nachvollziehen. Ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Wir haben so viele Aufgaben gemacht. Die Geister sollen ihnen eigentlich Angst machen. Aber das wird natürlich nichts. Nein. Ja, die sitzen da halt, die Geister kommen. Was soll's? Ist okay. Ja. Naja, und dann kommen wir zum großen Finale. Zur Zirkusnummer. Auf ins Kolosseum, zum Gladiatorenkampf. Was schön ist, weil sie natürlich dann die moderne Variante des Zirkus in den alten Zirkus reintragen, was ein schöner Take ist darauf. Und es ist auch wirklich schön, dass das gesamte Dorf endlich da ist. Genau. Weil wir haben, also es gibt Filme, Asterix-Filme, die sind einfach stärker, auch weil sie mehr vom Dorfleben zeigen. Ich mag das eigentlich, wenn gezeigt wird, wie die im Dorf miteinander interagieren. Das stimmt. Weil die Asterix-Comics und Filme sind halt so voller toller Nebencharaktere. Troubadourix und die gute Mine. Das sind alles so wirklich witzige Charaktere, die so schön klischeehaft ausgemalt sind. Und die fehlen in dem Film natürlich, weil die ganze Zeit nur Asterix und Obelix unterwegs sind. Aber im Kolosseum darf jeder noch mal so ein bisschen zeigen, was er drauf hat und was er kann. Und das ist dann einfach ein schöner Moment. Ja. Und die Musik dazu. Und die Frau von dem Methuselix tanzt mit diesem Bären, was ja auch so eine Anspielung an so ein Sprichwort ist, tanzt mit einem Bären. Und es ist einfach eine große Zirkusparade und alle haben Spaß. Und Cäsar muss anerkennen, dass die Gallier Götter sind. Ganz klar. Was schön ist, wo ich denke, okay, gut, nehmt es euch einfach raus, sagt, Geschichte ist also folgendermaßen ausgegangen, deswegen sind wir alle heute Franzosen. Wir hatten mal in irgendeiner Episode, glaube ich, History Revision als Thema. Top 3, der hätte auch reingepasst. Hätte voll reingepasst, Nicht dran gedacht. Ja, und dann ist klar, sie feiern dann wieder im Dorf, aber sie sind jetzt Herren über Rom. Ja. Und sie sind aber nett zu Cäsar, der darf in den Ruhestand und lebt. Lässt sich bekochen von Kleopatra. Okay, ja. Okay. Und dann gibt es eigentlich nochmal diese sehr nette Abschlussszene, die im Deutschen auch ein bisschen anders übersetzt wurde, ne? Ja. Wo Obelix Asterix fragt, sind wir jetzt die Herren von Rom? Und Asterix sagt zu ihm, wir können jetzt alles machen, was wir wollen. Und dann teleportiert sich Obelix auf die Insel der Freude? What? Nicht Wildschwein, aber er hat sein Wildschwein immerhin. Ja, er hat sein Wildschwein und dann neben ihm sitzt dann natürlich Gaius Pupus. Genau, der belohnt wird für seine harte Arbeit als Schiedsrichter und auch dahin darf. Im Original sagen sie was anderes. Ja, im Original heißt es, wir sind doch jetzt im Comic. Wir sind doch hier im Comic, da können wir machen, was wir wollen. Weil was das so unrealistisch ist, dass sie die Herren von Rom sind. Ja, genau. Sowas kann es ja nur im Film geben. Und das finde ich schön. Das ist eine gute Anspielung, ein guter Meta-Kommentar, schönes sich rauswinden aus der ganzen Geschichte. Und das ist auch, das setzt fast so einen Rahmen um diesen Film, weil der Film beginnt ja mit einem Erzähler. Stimmt, ja. Der fragt, hey, wer kennt denn Asterix und Obelix? Und dann gehen erstmal Hände im Kinosaal hoch. Was auch sehr schön ist, ja. Und dieser ganze Film ist von diesem Meta-Moment durchzogen. Also er ist selbstreferenziell, er nimmt sich selbst nicht zu ernst. Ja. Und das macht es auch verschmerzbar, dass das hier nicht, dass du nicht nie das Gefühl hast, dass irgendwas bedroht ist, dass es nie sonderlich spannend oder unheimlich oder traurig wird, sondern er zieht sein Programm einfach durch. Aber er macht das mit so viel Witz und so viel Selbstbewusstsein, Selbstreferenzialität. Er ist sich einfach bewusst darüber, was er ist. Das ist ein albernes Schaulaufen von verschiedenen Episoden. Ja. Und er kostet das toll aus. Es ist einfach ein Varieté-Film. Genau, ein Varieté-Film. Das trifft es eigentlich perfekt. Ja, ich finde es schön. Also, ich glaube, wir können Faziten, also wenn das nicht schon das Fazit ist, so ein bisschen. Wollen wir kurz noch auf die anderen Asterix-Filme zu reden kommen? Ich gehe mal davon aus, du kennst die Asterix-Filme, auch die älteren, ne? Ja, aber ich kann dir gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es doch sehr lange her ist, dass ich die alle gesehen habe. Die Filme davor waren Asterix der Gallier, Asterix und Kleopatra 1967, 1968 und dann acht Jahre Pause. Asterix und Kleopatra wird oft so hervorgehoben als Film, der mit einer der besten Asterix-Filme ist. Ja. Ich finde, das ist ein Film, der sehr viel verloren hat. Hm. Wenn man ihn heute guckt, denkt man, uff, da ist aber vieles dabei, was nicht witzig ist und was auch problematisch ist und viel zu viele Stereotype. Und Asterix der Gallier ist tatsächlich so ein Einführungsfilm. Das ist wie so ein Tutorial für Asterix, genau. Weil da passiert eigentlich nichts. Mhm. Weil da kämpfen die Gallier einfach gegen die Römer. Ja. Meiner Meinung nach, die besten Asterix-Filme sind dann die, die folgen sollten. Sieg über Cäsar, der, wie gesagt, eine ähnliche Geschichte erzählt. Aber eigentlich der Asterix-Film mit der krassesten Handlung und den krassesten Spannungsmomenten. Mhm. Asterix bei den Briten ist wieder einfach ein großes Vergnügen. Ja. Und dann kommt nochmal der düsterste Asterix-Film, Asterix Operation Hinkelstein aus dem Jahr 1989, der teilweise wirklich wie so ein Drogentrip wirkt und wo sie wirklich düstere Momente drin haben. Miraculix verliert seinen Verstand und sie haben keinen Zaubertrank mehr und dann kommt noch dieser Seher ins Dorf, der sie alle reinlegt und dann streiten sie sich alle im Dorf und dann hat es fast so was Apokalyptisches. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein heimlicher Favorit unter den Asterix-Filmen, einfach weil der so anders ist und so viel düsterer. Das ist einer meiner Favoriten, aber der Comics tatsächlich. Mm. Das sind zwei Comics, ne? Asterix Operation Hinkelstein ist einmal der Seher und einmal Kampf der Häuptlinge zusammengewürfelt. Und den Seher fand ich so genial als Comic. Da war ich wirklich begeistert. Den habe ich, ich glaube, den am meisten gelesen mit Die Trabantenstadt. Den fand ich auch ganz toll. Ah, Die Trabantenstadt kenne ich, glaube ich, gar nicht. Nicht? Nee. Da sagen die Römer irgendwann, wir haben hier aber moderne Lebensweise und die Gallier haben das nicht und vielleicht schaffen wir es, sie zu korrumpieren. Oh. Und dann bauen sie direkt vor dem Dorf, vor den Toren des Dorfes, bauen sie so eine Stadt hin. Also mit ganz viel Annehmlichkeiten, so ein Hochhaus und hier, da mit ganz toll fließend Wasser und weiß ich nicht, alles, ne, was man so gerade so verschmerzen kann als Anachronismus. Mhm. Und dann kommen so nach und nach, so kommt so einer aus dem Dorf und guckt sich das an und denkt sich, sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, die haben aber auch eine schöne Bauweise und ach, hier könnte man hier leben. Und dann nach und nach kommen die da aus dem Dorf raus und ziehen in dieses Ding ein. Ja. Und irgendwie schafft Asterix es dann, die Leute davon zu überzeugen, dass das alles nur ein Trick ist von den Römern und dass sie da möglichst wieder ausziehen sollten. Und die wollen aber das schöne Leben dann nicht aufgeben. Das klingt wirklich ganz spannend. Ich mag diese Geschichten, in denen viel Dorfleben gezeigt wird und in denen wirklich Konflikte da sind. Wie gesagt, dieser Film hat keine großen Konflikte. Asterix bei den Briten hat keine großen Konflikte, aber sowas wie der Seher, Kampf der Häuptlinge, beziehungsweise die Verfilmung davon, Operation Hinkelstein oder Sieg über Cäsar, da gibt es wirklich Konflikte. Bei Sieg über Cäsar gibt es diese eine Szene, wo sie alle auseinander sind in Rom und der Zaubertrank ist verloren gegangen und Asterix und Obelix weiß nicht wohin und Asterix ist, glaube ich, sogar im Kerker und Idefix rettet dann alle, indem er dem Zaubertrank hinterherjagt. Aber es ist ein wirklich spannender Moment, wo man denkt, oh shit, jetzt stecken sie wirklich in Schwierigkeiten. Ja, stimmt. Und das haben wir in diesem Film natürlich nicht. Das haben wir in diesem Film nicht. Aber dieser Film hat andere Stärken. Eben seinen Varieté-Charakter und dass er sich sehr bewusst dessen ist. Und dass er einfach mal ein bisschen Spaß hat mit diesem Asterix-Setup. Genau. Es macht auch total Sinn, dass es nicht auf dem Comic basiert. Genau. Ich habe auch die Comics dazu nicht gelesen. Die wurden parallel zum Film verfasst und so nach und nach veröffentlicht. Ne? In der Zeitschrift. Genau, in Zeitschriften in Frankreich so seriell tatsächlich. So jede Woche gab es eine Aufgabe wahrscheinlich. Ja. Ich habe die Comics dazu nicht gelesen. Ich glaube, das ist was als Comic nicht so gut funktioniert wie als Film. Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Müsste man rausfinden. Ja. Yeah. Es gab ja irgendwann ein Sammelband der bisherigen Asterix Ausgaben und da war das auch nicht vertreten, weil das einfach nicht zum Kanon gehörte. Ja. Und dann irgendwann hatten sie, glaube ich, mal eins rausgebracht. Bin mir aber nicht sicher. Er hat einen Mordserfolg. Der erfolgreichste Film seines Jahres. 7,2 Millionen Zuschauer in Deutschland. Toll. Großartig. Und das war offensichtlich, also sowas, das waren Zuschauerzahlen, die sonst halt eher die Disney-Filme erreicht haben. Ja, das ist halt das Tolle daran, dass der das erste Mal so wirklich eine Konkurrenz darstellt, ne? Dass man das erste Mal das Gefühl hat, okay, die gehen da alle rein wie in so einen Disney-Film. Aber darf ich noch auf eine Kleinigkeit eingehen? Einen großen Patzer des Films im Haus, das Verrückte macht. Ist dir der Fehler aufgefallen? Nachdem Asterix nach dem Passierschein A39 gefragt hat, gehen die Frauen nach oben und fragen da irgendwen. Ja. Dann laufen sie die Treppen runter und haben plötzlich den Pförtner von unten dabei, obwohl sie von oben kommen. Nein, das ist nicht der Pförtner. Der sieht aber aus wie der Pförtner. Der ist genauso gezeichnet wie der Pförtner. Das ist aber der, den sie da oben fragen. Aber der sieht anders aus. Ja, aber der hat auch eine andere Stimme. Aber dann gibt es diese eine Szene mit der Treppe. Genau. Und da laufen sie und das sieht aus, als ob der Pförtner neben ihnen laufen würde. Schaut euch das nochmal an. Schreibt uns in die Kommentare. In welche Kommentare haben wir da? Wir haben keine Kommentare. Schreibt uns per Mail. Ich zeig dir die Szene nachher nochmal, wenn das vorbei ist. Ich kann jetzt hier schlecht einen visuellen Beweis bringen. Aber wenn du das gerade so sagst, schreibt uns gerne per Mail, nicht nur diese Info, sondern schreibt uns gerne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst unbedingt diesen Film gucken oder weiß ich nicht. Ihr habt dieses Detail vergessen, eure Filmkritiken sind voll scheiße. Genau, schreibt uns genau sowas. Also sowas schreibt ihr natürlich Plor und mir schreibt er die ganzen positiven Sachen und die ganzen Filmvorschläge. Mails gehen raus an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Und wir freuen uns auch über Filmvorschläge. Wir hatten vor einiger Zeit haben wir einiges an Publikumspost bearbeitet. Ja. Und jetzt ist doch schon seit einem halben Jahr sind keine Vorschläge reingekommen. Und wir würden uns freuen, wenn mal wieder was reinkommt. Also wenn ihr denkt, hey, die müssen unbedingt über diesen Film reden, schreibt uns das. Wir machen das sehr gerne und quälen uns auch durch sehr obskure Filme zu eurem Vergnügen. Sonst kochen wir wieder nur in unserem Süppchen und das ist ja eigentlich gar nicht so horizonterweiternd, wie wir wollen. Okay. Ach, wie schön. Es war eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Folge. Haben wir noch ein Fazit oder willst du noch irgendwas sagen? Oder gibt es... Schaut euch den Film an. Ja. Das ist ein toller Film. Ich gehe davon aus, dass ihr ihn alle gesehen habt. Ja, eigentlich gehe ich auch davon aus. Aber es ist schön, mal wieder so ein bisschen drüber zu reden. Vielleicht für das jüngere Publikum. Wenn ihr nicht in den 80ern und 90ern für mich sozialisiert wurdet. Ja. Es ist ein tolles Stück. Dann herzlich willkommen zu diesem Podcast, den nur alte weiße Männer hören. Aber ein Stück europäische Zeichentrickfilmgeschichte, die sich lohnt, entdeckt zu werden. Ja, da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich sage nur vielen Dank, Plor, dass du ihn gesehen hast. Vielen Dank, dass du ihn mir vorgeschlagen hast und wir sehen uns nächste Woche. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, nächste Woche, dann bleibt noch kurz dran, dann erzählt mir Plor, was er mir wieder aufgibt. Oh nein! Outro. So, jetzt aber, was haben wir denn? Was möchtest du mir geben, Plor? Du wolltest was Aktuelles. Du hast gesagt, die Leute hören uns nur zu, wenn sie die Filme gesehen haben. Wenn dem nicht ist. Ich gebe dir beides. Oh. Ich gebe dir den schrecklichsten Ohrwurm der jüngsten Animations- und Trickfilmgeschichte. Okay, was ist. Und einen Film, über den viel geredet wurde und den, glaube ich, jedes Kind, das irgendwie zwischen 5 und 10 Jahre alt ist, gesehen hat. Zwischen so jung, der Film. Und alle drüber haben das auch gesehen. Viele haben es gesehen. Okay. Ich möchte mit dir über die Eiskönigin reden von Disney. Die Interpretation von der Eiskönigin von Disney. Frozen aus dem Jahr 2013. Frozen. Let it go, let it go. Genau. Auf Deutsch die Eiskönigin völlig unverfroren. Und völlig unverfroren, was ist das denn? Das ist wirklich der Untertitel. Fuck. Und im Hinblick auch auf die Frage, ob sich Disney-Zauber, klassischer Disney-Zeichentrick-Zauber, auch in einen Computerfilm transferieren lässt. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Du kennst den Film, ne? Ja, ich habe ihn gesehen. Deswegen habe ich die Songs Do You Wanna Build a Snowman? Das dabei und dieses Let It Go. Das ist ja viel rezipiert und viel persifliert und so weiter. Ja, und es wurde viel drüber geredet und einfach der populärste Disney-Film seit Jahren und wahrscheinlich der Disney-Film, der dem Studio auch wieder zu neuem Glanz verholfen hat. Ah, okay. Also ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Sag noch nichts, keine Spoiler. Ich bin gespannt, ja. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes davon hält, was ich davon halte, dann hört nächste Woche rein. Bis dahin. Ciao.